So, und zum wirklichen Schluss ein letztes Lied, ein Lied, das ich in den frühen 60er Jahren geschrieben habe. Nach dem ersten Polizeieinsatz gegen uns Schmuddelkinder. Ich bin gerade dabei, es neu zu arrangieren für Posaune, Pauk und Bandoneon, weil es kann wieder aktuell werden, wenn bei uns in Hamburg die Hafenstraße geräumt wird. Aber hier nochmal das Lied in seiner Urfassung aus den frühen 60er Jahren. Hefeterchen Franz, versoffener Chronist. Hefeterchen Franz, sag du, wie es ist. Hefeterchen Franz, Hefeterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz nun gut. Väterchen Franz, geht dann. Seht ihr drüben mit Bewohner das Hygieneinstitut? Da wo heute die weißen Riesen die Gehirne waschen, gut. Genau bis dorthin reichte damals unsere Vaterstadt und erlebte die im Aussatz, die man nicht ertragen hat. Der SS-Offizier, der nachts nicht schlief, sondern schrie und der Zoodirektor abgehalft hat wegen Sodomie. Der schwule Kommunist mit TBC und ohne Pass. Und der abgefallene Priester, der noch schwarze Messen las. Und das Hasenschadenkind, das biss, wenn's bitte sagen soll. Und der Schreiner, der Badu, so wie Jesus leben wollte. Viele Jahre lebten sie da zwischen Trümmern, Schrott und Müll. Aßen Krähen, tranken Wermut, rauchen Pfefferminz mit Ding. Ihre Haare waren lang und ihre Bärte kraus und dick. Und sie stanken wie die Füchse, jeder hatte sein Tick. Der SS-Offizier, der suchte Massengräber und stach überall mit einer Eisenstange in den Grund. Der Zoodirektor schuf aus Pappe, Polsterzeug und Draht ein riesengroßes Tier, das seufzen konnte, wenn man's trat. Der Kommunist, der malte rote Sonnen, prophezeite schon für das nächste Wochenende die Weltrevolution. Und der Priester psalmodierte monoton von früh bis spät ein aus Kurs, Konzils und Kriegsbericht bestehendes Gebet. Und der Schreiner, der vermehrte meist den Werb- und Weinvorrat. Und das Kind baute den Ratten eine richtige Rattenstadt. Und so hätten sie gelebt, vielleicht bis heute irgendwann. Doch es fing dann diese peinliche Geschichte plötzlich an. Töchter und die Söhne aus den allerbesten Familien, die zogen zunächst heimlich, später offen nach dorthin. Sangen rohe Lieder, tranken, liebten sich die kreuz und quer. Und sie ließen ihre Haare wachsen, wuschen sich nicht mehr. Viele schlugen sogar mit den Fäusten ihre Erbschaft aus, schütteten die Mitgift in das Fass voll Saus und Braus. Sie verbrannten dazu tanzend gar den Abend am Altar und verleuchteten ganz öffentlich die rote Gefahr. Das ging nun freilich weiter als ein Highlife-Schabernack. Voller Angst verschloss man alle Tempeltüren noch am Tag. Doch im Hirtenbrief erklärte unser Zeitungszar zuletzt das saubere Empfinden unserer Stadt als grob verletzt. Sprach den Senat das Misstrauen aus, befahl im barschen Ton dem fetten Polizeichef eine Säuberungsaktion. Die Väterchen Franz, versoffener Chronist. Die Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Die Väterchen Franz, hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz nun gut. Väterchen Franz fährt fort. Es war an einem Montag, als die Säuberung begann. 20 Bagger robbten sich ans Aussatzrevier an. Das Hasenschadenkind, das mit den Ratten spielte, das bemerkte sie als erstes, brüllte, schlüpfte in ein Fass. Der SS-Offizier, der gerade bohrte, hörte schreien, gab Alarm, legte die Stange sowie eine Lanze ein, galoppierte auf die Bagger zu, sang das Horst-Wessel-Lied. Der Baukolonnenführer riss die Hand auf und sang mit. Die Baggerrachen tief am Boden fauchten und in ein preschte blind vor Glück und Wut der SS-Ritter hinein. Es formierten sich die Bagger dann zu einem offenen Kreis, rollten vor sich in der Panzerlied, der Tag war glühend. Mit riesengroßen Seufzer fiel das riesengroße Tier ineinander, ein paar Eisenraupen knirschten drüber her. Dann zunächst fing man mit Netzen alle Bürgerkinder ein, warf den zappeligen Fang in große Waschtröge hinein. Nur die Aussätzigen ließ man und die rannten hin und her. Doch der Kreis wurde immer enger, schloss sich und dann sah man sie nicht mehr. Schließlich spritzte man noch Napalm, wollte er wissen, was geschah. Wie das Hasenscharfenkind zum Beispiel hinterher aussah. Nee, fertigen Franz, versoffener Chronist. Nee, fertigen Franz, sei's wie es ist. Nein, fertigen Franz, hör auf mit der Geschichte. Kunst ist doch Genuss. Nun gut, Väterchen Franz macht Schluss.